Selbstausbeutung. Wenn die Mittelschicht sich in der Gig-Economy verdingt, also faktisch in eine Lage gezwungen wird, in der Teile sich vom heimischen Schreibtisch aus anbieten müssen, dann kommt zum Problem der unsicheren Einkünfte und des Unterbietungswettbewerbs beim Preis auch noch ein anderes Problem hinzu, die zeitliche und gesundheitliche Selbstausbeutung. Wer im Akkord Texte schreibt, pro Stück anstatt pro Stunde bezahlt wird und bei alledem nicht weiß, ob er nächsten Monat ebenso viele Aufträge haben wird wie gerade jetzt, der wird sich wahrscheinlich nicht nach einem 8-Stunden-Tag selbst disziplinieren und den Schreibtisch verlassen. Die Gig-Economy, sagte deshalb die amerikanische Philosophin Elizabeth Anderson vor kurzem in einem Interview mit der Zeit, schafft in meinen Augen ein neues Prekariat. Rein formell, argumentiert sie, seien diese Menschen zwar selbstständig. In Wahrheit aber bekämen sie von ihren Auftraggebern eben doch sehr genau gesagt, was sie zu tun hätten. Und das, ohne im Gegenzug die Rechte von festangestellten Arbeitnehmern zu genießen. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 13. Monatsgehalt, Sozialversicherungsbeiträge. In diesem Zusammenhang muss man auch das von der SPD Anfang 2019 eingeforderte Recht auf Homeoffice für angestellte Arbeitnehmer sehen. Sicher, Andrea Nahles und ihre Parteikollegen wollten mit diesem Vorstoß zeigen, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben und dass sich der Arbeitsmarkt nun einmal wandle. Wenn Mütter und Väter von zu Hause arbeiten dürfen, erklärte Nahles, dann sei es auch deutlich einfacher, Beruf und Familie zu vereinbaren. Das Homeoffice hat aber eben auch die Kehrseite, dass es zu Überstunden verführt oder vielleicht sogar dazu, dass Arbeitgeber diese Überstunden im Gegenzug zum Privileg, nicht mehr ins Büro fahren zu müssen, sogar mehr oder weniger explizit einfordern. Besonders schwierig ist das oft für Mütter, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Das Homeoffice führt dazu, dass der Arbeitstag ausfranst. Weil man tagsüber Kinder abholen und sie zum Sportkurs oder anderen Hobbys fahren muss, ist man gezwungen, die Arbeitsstunden abends am Laptop nachzuholen. Anders ausgedrückt, die Gig-Economy sorgt dafür, dass wir immer weniger Freizeit haben. Und an all den Menschen, die wie Stefan Kaupisch zwungenermaßen ohnehin schon Heimarbeit leisten, weil sie gar nicht mehr angestellt sind, ob sie wollen oder nicht, geht der Gesetzesvorstoß zum Recht auf Homeoffice natürlich ohnehin komplett vorbei. Warum lassen die Leute das mit sich machen? Gerade gut ausgebildete Fachleute, Akademiker, warum arbeiten sie zu diesen Konditionen? Lassen ihnen die äußeren Umstände, die Megatrends, Globalisierung und Digitalisierung wirklich keine andere Wahl? Gäbe es denn keine Möglichkeit, von der Politik einzufordern, dass sie diese Arbeit besser absichert, für Mindestsätze bei Stundenlöhnen sorgt und für Ausfallhonorare, wenn mal ein Auftrag wegbricht? Wo liegen die Ursachen dafür, dass wir diese schlechten Bedingungen akzeptieren, dass wir uns in die Gig-Economy drängen lassen? Eine Leser-E-Mail von einem Psychotherapeuten griff genau diese Frage auf. Er bezog sich auf einen Kommentar, den ich in der Welt veröffentlicht hatte. Darin hatte ich gefordert, Deutschland brauche mehr Psychotherapeuten, um all die vielen Menschen, die der Stress der modernen Arbeits- und Lebenswelt seelisch krank macht, wieder aufzubauen und sie so auch, unter anderem, wieder fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Der Therapeut nun schrieb aber, und das erschien mir sehr einleuchtend, die wirkliche Ursache für die vielen psychischen Auffälligkeiten ist doch etwas ganz anderes. Es ist unser Wirtschaftssystem. Man wird von klein auf angefeuert, fleißig zu sein, seine Pflicht zu erfüllen. Und das, was erst von außen an uns herangetragen wurde, wird irgendwann zu einem inneren Modell. Wir internalisieren dieses Denken. Das heißt, wir werden nicht nur von außen angetrieben, sondern wir gehen mehr und mehr dazu über, uns auch selbst noch zusätzlich anzutreiben. Er schrieb weiter, er habe Patienten, die eigentlich schon vor 10 oder sogar 15 Jahren eine Beratung oder später eine Behandlung benötigt hätten und dennoch viel zu lang durchgehalten hätten, obwohl sie eigentlich schon längst nicht mehr konnten. Der Mann hat völlig recht. Die meisten von uns, egal ob Angestellte oder Freiberufler, leisten und leisten und geben sich damit zufrieden, dafür immer weniger zu bekommen. Ich befürchte, viele von uns denken mittlerweile schon selbst, dass das so völlig in Ordnung sei und dass unsere Arbeitskraft so wenig wert sei. Aber mit dieser Einstellung schaden wir uns, unserem Wohlbefinden, unserem Selbstwertgefühl und unserer Gesundheit. Ich will Ihnen ein weiteres Beispiel geben, um zu zeigen, wie sehr die Gig-Economy unser Verhältnis zum Wert unserer eigenen Arbeit längst verändert hat.